Scholli. Alter Schwede, bei den Wollens war ne geile Stimmung. Doch so ein Arsch hat in die Küche gekotzt. Ein Arsch mit einer Scheißgesinnung. Wer war's? Wer hat gekotzt? Wer war's? Wer hat geputzt? Wer war's? Wer war's? Das war bestimmt. Wer war's? Wer hat gekotzt? Wer war's? Wer hat geputzt? Wer war's? Wer war's? Das war bestimmt der Kurt Cobain. Wenn du deinen Magen haltest, du Arschlochgestalt, noch einmal in das Spülbecken entleert bist du dran, denn der Gewalttäter Puh war dein Gewalttäter Ruf. Und wenn wir dich kriegen, dann bist du dran. Wer war's? Wer hat gekotzt? Wer war's? Wer hat geputzt? Wer war's? Wer war's? Das war bestimmt wer war's? Wer hat gekotzt? Wer war's? Wer hat geputzt? Wer war's? Wer war's? Das war bestimmt der Kurt Cobain. Der Wolle ist nicht. Was? Der Tim war's? Der Tim? Nee, nicht der Tim. Das war vielleicht der Kurt Cobain. Wir wissen es nicht genau, aber jetzt. Ja, okay. Also hör mal hin. Mhm. Wer kommt schon in die Küche? Sowas macht man nicht. Wer wird's am Ende? Das ist der Wolle ist nicht. Der Tim, ne? Der Tim war's. Nein, nicht der Tim. Hör doch mal hin. Wer kommt schon in die Küche? Sowas macht man nicht. Wer wird's am Ende? Das ist der Wolle ist nicht. Wer war's? Nein, es war doch der Tim. Ja, okay. Ja, es war der Tim. Der war's, der hat gekotzt, der war's. Wir haben geputzt, der war's. Das war der Tim. Der war's, der hat gekotzt, der war's. Wir haben geputzt, der war's. Das war der Tim. Der Tim. Der Tim war's. Der Tim, der Arsch.